Lebens leicht. Mit Freddy und dem Sassenroth. Hallo zusammen, mein Name ist Freddy Schürheck und mir gegenüber sitzt für euch Johannes Sassenroth. Und hier kommt auch ein Thema, mit dem Freddy so leider gar nichts anfangen kann. Es geht nämlich um Smartphones. Ja, dein Handy ist so alt, ich glaube, man kann damit irgendwie nur Fenster einwerfen. Das war's dann auch schon. Es gibt hier die meistbenutzten Apps im letzten Quartal weltweit. Hat mich ein bisschen überrascht, nämlich auf Platz 3 YouTube als App. Ja, Platz 2. Das ist zwei, jetzt nicht so überraschend. Ja, Facebook-App ist auch nicht so überraschend auf Platz 2. Aber für mich echt überraschend. Platz 1 der meistbenutzten Smartphone-Apps weltweit. Google Maps. Ja, wir werden an dieser Stelle hier jetzt keine Witze zum Thema, aber Männer fragen nie nach dem Weg machen. Da habt ihr jetzt Zeit, so einen Witz für euch zu machen. Wir lachen dann auch, versprochen. Right off when they rain starts pouring. I turn up the heat, cause the drama ain't important. Let them all talk, talk, I'ma just ignore it. Hang on to my heart, you keep me moving forward. Hey! Oh, it feels so crazy when you scream my name. Yeah. Love it when you rock me over every day. Wild hier in 1Live. Alle Weight Watchers bitte jetzt die Ohren zuhalten, weil es wurde was Dickes, Fettes in London gefunden. Zum Glück unter der Erde, dass man es nicht ständig sehen muss, denn in der Kanalisation hat sich da Fett, wirklich Fett zu einem 15 Tonnen schweren Berg angesammelt. 15 Tonnen Fett, das ist tatsächlich noch mehr, als man in der Küche von Johannes findet. Ja. 1Live-Reporterin Grit Tümmel, was ist das da für ein Ekelklumpen da unten? Also dieser Klumpen ist so groß wie ein Linienbus, besteht aus einer Mischung aus geronnenem Fett, verfaulendem Essen und Toilettenpapier, also richtig ekelhaft. Ich finde, das Teil sieht aus wie so, wie so eine Mondlandschaft mit fetten Kratern auf der Oberfläche. Die Londoner haben schon einen Namen für ihn, haben ihn liebevoll Fatberg getauft. Mm. Und weil London die größte Kanalisation von Großbritannien hat, sind sich die Experten auch schon sicher, das muss der größte Fettklumpen in der britischen Geschichte sein. Wie hat man den denn bitte schön gefunden? Die gehen doch da jetzt nicht regelmäßig auf Fettexpeditionen, oder? Also Anwohner haben sich beschwert und gesagt, hey, hier stimmt irgendwas nicht, unsere Toiletten sind verstopft, da läuft gar nichts mehr ab. Die Abwasserfirma hat dann den Kanal gecheckt und den Klumpen dabei entdeckt. Der hat quasi wie so ein Stöpsel gewirkt. Also es ging am Ende nur noch 5% Wasser durch dieses Abwasserrohr. Ja, aber wie kommt es überhaupt zu so einem dicken, fetten Fettberg? Also wie konnte sowas passieren? Der Chef von dem Londoner Abwasserunternehmen, der sagt, die Anwohner sind schuld. Die sollen nämlich beim Abwaschen Essensreste, Fett und Öl, also was den Abfluss runtergespült haben, statt das ganze Zeug aus dem Abfluss zu kratzen und in den Müll zu werfen. Ah. Weil das Problem ist nämlich, wenn das Fett im Abwasser dann kalt wird, wird es richtig hart, bleibt hängen und sammelt sich dann in diesem Abwasserrohr. Man muss aber natürlich schon sagen, also bei 15 Tonnen Fett, ja, da ist es schon schwer vorstellbar, dass das alles aus privaten Haushalten gekommen sein soll. Gut möglich, dass da auch ein paar Großküchen mit ihrem fritösen Fett nachgeholfen haben. Im Londoner Süden flutscht es gar nicht mehr so gut. Ein 15 Tonnen Fettklumpen verstopft da die Kanalisation. Ob uns sowas im Sektor hier auch passieren kann, ob wir vielleicht auch ohne es zu wissen auf einem riesig großen Fettklo sitzen, das fragen wir gleich mal nach. Wir sprechen gleich mit einem Abwasserprofi aus Dortmund. I saw when you arrived looking like a supermodel. Your ass from the side looks just like a Coke bottle. I love the way you ride, put that thing on full throttle. So get up on the saddle. I wanna see you move like they move it in Jamaica. Pretend I am my dinner, she could be my salt shaker. You ain't trying to hide it, girl, you a troublemaker. And I'm a troublemaker, maker. Believe in me now. I keep my hands teacher. Can I be in your classroom and be your private teacher? If I bring out my camera, will you be in my feature? Cause we gon' do some things, hope your daddy ain't a preacher. I wanna see you move like they move it in Jamaica. Pretend I have my dinner, you can be my salt shaker. You ain't trying to hide it, girl, you a troublemaker. And I'm a troublemaker, maker. If you believe in me now, I keep my hands up and do it all for the now. And sing out, oh, oh, oh, oh, yeah, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah, oh, oh, oh, oh, oh, yeah, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. I love the way you dance, oh, and crazy. I wanna see you move, so just let it go, baby. I feel like we can do this if you wanna go with it. Let's take it to the top, push it to the limit. Take it to the top, push it to the limit, to the limit, to the limit, to the limit, limit, limit, limit. Throw my hands up if you believe. Why does my heart feel so blank? Why does my soul feel so blank? Why does my heart? Why does my heart feel so bad? Hier in 1 Live. Die Londoner, ne? Die können auch einfach nicht genug bekommen von ihren Sightseeing-Attraktionen. Die haben nun schon den Big Ben, die haben schon Buckingham Palace. Und jetzt haben sie auch noch den Fatberg. Die haben nämlich einen 15 Tonnen schweren Fettklumpen in der Kanalisation gefunden. Uwe Palusak ist bei uns in Dortmund, der Herr über die Abgründe, ist dort Betriebsleiter bei den Abwasserbetrieben. Herr Palusak, bei der Pommesbudendichte bei uns, da müsste doch so viel Fett auch in der Kanalisation landen, da sollte doch auch ein Fettberg genauso wie bei denen in England bei uns im Sektor möglich sein, oder? Nein, also normalerweise sollte ja dieses Fett nicht in den Kanal kommen, sondern es müsste dann auch wieder separat über den Müll entsorgt werden. In der Regel passiert das ja dann immer, wenn Fettabscheider nicht ausreichend vorhanden sind oder nicht ausreichend gewartet sind bei Fleischverarbeitungsindustrie oder in der Gastronomie. Aber sonst in diesen Dimensionen, das ist schon sehr ungewöhnlich. Was macht man eigentlich mit so aussortierten industriellen Fett? Es gibt ja spezielle Firmen, die das dann wieder auch nehmen. Ist ja auch nur ein Wertstoff. Die nehmen das und dann machen die da was mit? Neues Fett, was ich dann kaufe hinterher? Oder was man hier aus dem alten Fett? Die Industrie hat ja also schon sehr viele Ideen. Also es kann auch sein, dass das dann auch zu Cremes verarbeitet wird zum Beispiel. Ja, also die Abfälle von den anderen schmiere ich mir dann ins Gesicht. Ja, vielleicht. Könnte sein. Wenn das Fett wiederverwendet wird, dann stinkt es hoffentlich nicht so sehr, oder? Wie riecht das denn, wenn man es aus der Kanalisation rausholt? Ach, übel. Also es gibt also kaum etwas übler wie Fett im Kanal. Also das muss man wirklich so sagen. Also da gibt es schon hartgesottene Mitarbeiter bei uns, die dann ohnmächtig geworden sind. Und die sind schon einiges gewohnt. Also schlimmer als das, was beim Klo. Also ja, auf jeden Fall. Könnte es jetzt dann tatsächlich sein, dass irgendwie Nivea oder irgendeine Cremefirma in London anruft und sagt, hey, wir hätten gerne den Fettberg, wir würden da gerne ein bisschen was draus machen? Also wer jetzt, also kann ich jetzt nicht sagen, aber das ist sicherlich ein Wertstoff und man kann durchaus aufbereiten und es kann durchaus möglich sein, dass die Kosmetikindustrie so etwas aufnimmt. Also wir halten mal fest, die 15 Tonnen Fett, das ist ein ganzer Haufen Kohle. Ja, definitiv, da muss man was draus machen. Wir brauchen ein besseres Image für den Fettberg, damit man das auch verkaufen kann, damit er besser ankommt. Ich glaube, es wird Zeit für eine 1Live-Charme-Offensive Fettberg. Wir machen da was 2.0-mäßiges. Das wird ganz groß heute noch. 1Live mit Freddy und dem Sassenrot. It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. I will hold on hope and I won't let you choke on the noose around your neck. And I'll find strength in pain and I will change my ways. I'll know my name as it's called again. My time, you take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see where those endorphins through my tears. And know my cold despite my faults and despite my growing fears. But come out of your cave walking on your hands and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know the maker's land. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I to be. Versprochen. You certainly can expect a unforgettable night, we guarantee it. Zurück im Sektor. Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. 30 Seconds to Mars. Love, Lust, Faith and Dreams World Tour 2013. 3. November, Arena Köln. It's such a great pleasure to be here again. Tickets, überall wo es Tickets gibt, auf wdrshop.de und an der Ticket-Hotline 0221 56789 011. Me 30 Seconds to Mars, präsentiert von 1 Live. 1 Live. Stammschau. Ziemlich viel los um kurz vor 14:30. Hier ist alles ab 2 Kilometer Länge. Die A1 Dortmund Richtung Köln ist zwischen Burscheid und Kreuz Leverkusen nach einem LKW-Unfall in der Baustelle gesperrt. Zurzeit 6 Kilometer Stau. Am besten fahrt ihr ab dem Kreuz Wuppertal Nord über die A46 und die A3 aus. A2 Hannover Dortmund zwischen Bad Eilsen und Feldheim 3 Kilometer Stau nach einem LKW-Unfall. In beiden Fahrtrichtungen sind 2 Fahrstreifen gesperrt. A3 Köln Richtung Arnheim zwischen Kreuz Oberhausen West und Dienstlaken Süd 8 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Die A4 Köln Richtung Aachen ist zwischen Bühr und Düren wegen Bergungsarbeiten wahrscheinlich noch eine Stunde gesperrt, zurzeit 6 Kilometer Stau. A4 Aachen Richtung Köln zwischen Bühr und Kerpen, Baustelle 2 Kilometer stocken. Auf der A40 Duisburg Richtung Essen ist im Kreuz Duisburg die Verbindung zur A59 in Richtung Dienstlaken wegen Bergungsarbeiten wahrscheinlich noch bis 16 Uhr gesperrt. A43 Wuppertal Richtung Recklinghausen zwischen Herne-Eickel und Recklinghausen-Hochlamark an der Baustelle 3 Kilometer Stau. Und A61 Koblenz Richtung Mönchengladbach zwischen Kreuzkerpen und Bergheim Süd Baustelle 3 Kilometer Stau. 1 live. Mit Freddy und dem Sassenroth. Unsere Mütter haben früher bei uns hinten in die Unterhose immer Freddy Schuhheck reingenäht und Johannes Sassenroth. Bei mir haben sie es auch noch ins Unterhemd reingenäht. Auch noch? Hast du es auch noch verloren? Manchmal. Es ist auch nicht so, dass überall Freddy Schuhheck und Johannes Sassenroth drin stand, sondern bei Freddy stand Freddy Schuhheck und bei mir stand Johannes Sassenroth, ne? Das muss man auch mal klarstellen. Für euch zusammen mit Calvin Harris hier in 1 Live. Und Rihanna müsse eigentlich mal ganz schnell zu uns im Sektor kommen, nach Lippe, und dann zum Streicheln kommen, ne? Und zum Leckerlis gehen. Ja, ich wollte dieses Bild gerade nur so kurz im Radio stehen lassen mit dem Streicheln und Leckerli. Aber Freddy hat sich dabei was gedacht. Bei in Lippe ist momentan ein Wolf unterwegs, angeblich auch der einzig Freilaufende im Sektor. Und Rihanna ist ganz, ganz großer Wolf-Fan. Ja, und das nicht nur vom Fell, so Wolfsmantel oder so, das wäre ihr wahrscheinlich auch zu viel Klamotten, sowas trägt sie ja nicht. Nee, sie mag die Tiere tatsächlich so im Ganzen und lebend. Ja, und das hat sie bewiesen mit einer großen Spende, hat eine Menge an eine Tierschutzorganisation für Wölfe gespendet. Von daher, Lippe, Ladet doch mal Rihanna ein. Neu. Für den Sektor. Netcon. 1 live. You sending me signals. I send them back to you. I send them back. Out of sight, out of mind. Came out of nowhere, started to shine. My eyes, they can't take it. Ooh, Lord, somebody save me. You got me wheezing from the smoke. The way that you set my soul on fire. The signals I'm sending. Read the signals I'm sending. Sending me signals, I send them back to you, I send them back. Oh my God, are you divine? Are you an illusion? Are you a sign? Please somebody tell me, are the heavens speaking to me? Yeah. If you my Venus, then forgive me if I can't take my eyes off you. The signals you're sending, I'm reading the signals you're sending. Mit Freddy, mit Freddy und dem Sassenrot. Dem Sassenrot. I still believe. das Musik, da will ich am liebsten mit geballter Faust auf mein Pferd durch den Sektor reiten und schreien auf den Hügeln, das ist mein Land. Pferd kannst du überhaupt reiten? Nimm lieber einen Esel, du. Biffy Clyro, Many of Horror. Gleich gibt's für euch Pink und Lily Allen mit True Love. Eins live. Noob und Nerd. Die WG mit Manuel. Manuel. Dennis. Ruffelkopter. Und Sie. Sie, Sie. Dennis. Park. Boah, Gitarre lernen ist voll anstrengend. Aber Mädchen finden Typen toll, die im Park sitzen und eigene Songs spielen. Ich üb grad erstmal das im Park sitzen. Gar nicht so einfach, mit den Bürostuhlrollen durch die Wiese zu kommen. Hör mal, wie findest du das? Ich. Klingt ein bisschen ich-bezogen. Mann, als Songwriter muss ich singen, was ich erlebe. Sonst ist das Kommerz. Kannst du schon Knocking on Heaven's Door, Smoke on the Water, Nothing Else Matters, Blowing in the Wind und House of the Rising Sun? Nee. Aha, dann spielst du also weniger als einen Tag Gitarre. Ach fuck, Songs erfinden ist genauso nervig wie deine Zeit bei dieser Sekte. Guten Tag, ich komme von den Zeugen des Snoozens. Wir glauben an ein Leben zwischen Wecker klingeln und aufstehen. Hey. Hola, Jungs. Hi, Sie. Wir haben den ganzen Tag einen Song geschrieben und spielen zusammen auf einer Gitarre. Oh, toll, spielte mal vor. Ich bin. Das ist das Bubble-Bobble-Theme. Das bin ich. Toll, Jungs. Das seid so ihr in eurer ganzen Tragik. Danke. Oh, unser Vermieter kommt. Tach, ihr 3% Fruchtsaftgehalt. Tag, Herr Braunschweig. Ich bin jetzt Singer-Songwriter. Oh, ein harter Job. Ich wäre als Komponist mal fast gescheitert. Verdammt. Mir fällt einfach für die Band kein Song ein. Ich ruf die jetzt mal an. White Stripes? Leute, ich hab grad ne Idee. Noob und Nerd, auch im Netz. 1live.de. Sometimes I hate every single stupid word you say. Sometimes I wanna slap you on your whole face. There's no one quite like you. You push all my buttons down. I know life would suck without you. At the same time, I wanna hug you. I wanna wrap my hands around your neck. You're an but I love you. And you made me so mad, I ask myself why I'm still here. Oh, where could I go? You're the only love I've ever known. But I hate you, I really hate you so much, I think it must be true. Be true.

The Tampa Trap, Fader, hier in 1 live um 5 Minuten vor 3. Mit Freddy und dem Sassenrot und es ist genau die richtige Zeit, um ein kleines Promi-Quiz mit euch zu machen, Sektor. Eigentlich mit Joker oder ohne Freddy? Ohne Joker. Ohne Joker, komm, wir Sektor. Sind da knallhart. Ja, Freddy ist so, es tut mir leid. Promi-Quiz, macht Charlie Sheen Urlaub A in einem Kloster, um mal so zu entschlacken, oder B mit drei Blondinen, die auch gerne obenrum mal nackt sind? Wenn ihr jetzt sagt, ich weiß es nicht. Ist gar nicht schlimm. Leute, ganz ruhig, die Auflösung bekommt ihr bei uns um 10 nach 3. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up. Infos. Mit Anna Driftmeier und Ablo Afakama um 15 Uhr. Weitere Vorsichtsmaßnahmen der USA im Jemen. Verkauf von großer Tageszeitung an Amazon-Chef. Und das Wetter heute nochmal schön sonnig, spätestens morgen dann Schauer. Terrorwarnungen. Zu den Vorsichtsmaßnahmen der USA gibt es neue Details. Sie sollen sich auf ein abgehörtes Telefonat von zwei Al-Qaida-Führern beziehen. Einer von ihnen sitzt im Jemen. Laut US-Medien plante die Terrororganisation Anschläge auf westliche Einrichtungen dort. Die USA forderten ihre Bürger im Jemen heute auf, das Land zu verlassen. Auch Großbritannien hat seine Diplomaten abgezogen. Die deutsche Botschaft im Jemen ist weiter zu. Raucherstreit. Ein Düsseldorfer Mieter will die Gerichtsentscheidung nicht hinnehmen. Das Amtsgericht hatte seiner Vermieterin Recht gegeben, die ihm wegen Beschwerden über seine Qualmerei gekündigt hatte. Der Rentner hofft jetzt, dass ein neuer Anwalt die Berufung gewinnt. Aus Düsseldorf berichtet Martin Höcke. Kein Problem, betont der Anwalt. Er werde mit allen Mitteln dafür kämpfen, ein inhaltlich falsches und für den Rentner existenzbedrohendes Urteil aufzuheben. So hat er heute der Presse die Berufungsbegründung zugespielt und zu Spenden für den Rentner aufgerufen. Der 75-Jährige muss bei Gericht 3.300 Euro hinterlegen, um eine Zwangsräumung zu vermeiden. Zeitungsverkauf. In den USA hat eine der wichtigsten Zeitungen des Landes einen neuen Eigentümer, die Washington Post. Käufer ist Amazon-Chef Jeff Bezos. Die Einzelheiten. Die Washington Post wird mit Preisen für guten Journalismus überschüttet, aber sie macht seit Jahren Millionenverluste. Es ist das Internet, es frisst Zeitungen. Leser gehen ins Netz, Anzeigen verschwinden aus der Zeitung. 80 Jahre lang gehörte die Post einer Familie. Auch noch Chef Donald Graham stammt aus ihr. Er sagt, wir haben keine Antworten auf die Zeitungskrise. Der Verkauf soll die Washington Post retten. We knew we could keep the Post alive. We knew it could survive. So we went to see if we could find a buyer. Amazon-Chef Bezos soll die Lösung bringen, weil er das Netz lebt. Die Washington Post-Eigentümer meinen, dass wenn einer die Zeitung ins Online-Zeitalter retten kann, dann er. Geld hat Bezos genug. 190 Millionen Euro kostet der Verkauf. Für Bezos Kleingeld, sein Vermögen wird auf 20 Milliarden geschätzt. In einem Brief an die Post-Mitarbeiter hat der Amazon-Chef angekündigt, dass sich viel ändern wird, dass man alles neu denken muss. Luxuskreuzer. Die meisten Kreuzfahrtschiffe schaden der Umwelt und der Gesundheit. Der Naturschutzbund NABU hat alle Schiffe getestet, die für 2016 in Europa zugelassen sind. Fast keins hat eine Abgasreinigung. Außerdem kritisieren die Naturschützer, dass die meisten Reedereien Schweröl einsetzen statt Diesel, der weniger giftig ist. 1 Live. Sektorwetter. Richtung Siegerland, Sauerland und Ostwestfalen kann es mal regnen und blitzen und donnern. Im Rest von NRW scheint noch auf die Sonne. In Bocholt bis 24 Grad, in Siegen und Erkrath 25, Hamm kommt auf 26 und Königswinter auf 27 Grad. Morgen ändert sich das Wetter. Es ist bewölkt mit Schauern und Gewittern und es kühlt sich auf höchstens 24 Grad ab. Die nächsten Tage geht es dann so wechselhaft weiter. Stauschau. Mit allem ab 2 Kilometern. A1 Dortmund Richtung Köln. Zwischen Burscheid und Kreuz Leverkusen 5 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. A2 Dortmund Richtung Hannover. Zwischen Feldheim und Bad Alsen 4 Kilometer Stau nach einem LKW-Unfall. A3 Köln Richtung Arnheim. Zwischen Kreuz Oberhausen West und Dienstlaken Süd 8 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Die A4 Köln Richtung Aachen ist zwischen Bühr und Düren wegen Bergungsarbeiten immer noch gesperrt. 10 Kilometer Stau. A4 Aachen Richtung Köln. Zwischen Bühr und Kerpen Baustelle 5 Kilometer. Auf der A40 Duisburg Richtung Essen ist im Kreuz Duisburg die Verbindung zur A59 in Richtung Dienstlaken wegen Bergungsarbeiten wahrscheinlich bis 16 Uhr gesperrt. Fahrt am besten ab dem Kreuz Moers über die A57. A43 Münster Richtung Recklinghausen zwischen Malsinsen und Recklinghausen-Herten Unfall 2 Kilometer Stau. Und A61 Mönchengladbach Richtung Koblenz zwischen Rheinbach und Kreuz Meckenheim Unfall 2 Kilometer. 1 Live. Mit Freddy und dem Sassenroth. Mit Freddy Schürek und Johannes Sassenroth. Wenn man da ein bisschen mehr Zeit hat für Vor- und Nachnamen. Und wir sagen ein fettiges Hello an unseren Freund in England, in London. Da gibt es jetzt einen Fettberg, also einen Fettberg. 15 Tonnen schwer ist das Ding, besteht aus fettigen Essensresten und steckt fest in der Kanalisation und verstopft da gerade alles. Wir sind stolz wie Bolle, dass wir diesen Fettberg durch gezielte Überredungskunst dazu bekommen haben, exklusiv für 1 Live über seine Situation zu berichten. Und zwar macht er das natürlich total 2.0 per Twitter. Gleich gibt es auch den ersten Tweet und ich an eurer Stelle, ha, ich würde das am liebsten live mitverfolgen. Also von daher schnell auf Twitter auch folgen. 1 Live Fettberg heißt er da. 1 Live Fettberg wird wahrscheinlich gleich twittern, wie es so war in der Fettgrundschule und auf dem Fett College oder so. Und bei der Fettgeburt. Yeah.

Es war ja schon länger ein bisschen ruhig um Charlie Sheen. Er scheint aber so langsam wieder zu seiner alten Form zu kommen. Und alte Form bei ihm, das bedeutet nicht irgendwie durchtrainiert mit Sixpack, sondern eher so seine Begleiterin mit großen Brüsten. Gerade war er endlich mal wieder mit halbnackten Frauen unterwegs, ne? Genau, er ist gerade mit 3 jungen Frauen im Hawaii-Urlaub. Der Promi-News-Seite TMZ hat da Fotos davon zukommen lassen. Auf einem liegt er mit den Ladies am Pool. Auf einem anderen ist es noch Charlie Sheen typischer. Er in der Mitte, seine 3 Engel für Charlie, links und rechts neben ihm. Eine blond, eine braune Haare, eine rote und alle oben ohne natürlich. Na klar. Er scheint also wieder ganz der Alte zu sein. Olly Murs tritt ja morgen im Vorprogramm von Robbie Williams in München auf. Als Engländer nutzt er die Chance, um mal was über richtig guten Fußball hier zu lernen. Da ist er in Deutschland richtig. Er war beim FC Bayern zu Besuch. Genau, Olly Murs ist ja absoluter Fußballfan und hat sich's natürlich nicht entgehen lassen, beim Training vorbeizugucken. Heute Mittag hat er schon getwittert, dass er gerade in München angekommen ist, um mit den Bayern zu kicken. Und gerade war er auch da, hat sich ein paar Bälle mit Schweini zugespielt. Und morgen steht er dann mit Robbie im Münchner Olympiastadion. Die Twilight Stars. Robert, ich gucke immer, als wäre ich gerade erst aufgewacht. Pattinson und Kristen, ich gucke immer, als hätte mir gerade jemand auf den Fuß getreten. Stuart, die wurden ja seit ihrer Trennung im Mai eigentlich nicht mehr zusammen gesehen. Jetzt gibt's aber ja scheinbar Indizien dafür, dass sich die beiden eventuell wieder vertragen könnten. Worum geht's da genau um die Anzeigen? Ja, es ist eigentlich wirklich nur ein Hauch von einem Versöhnungsindiz. Denn nur der Wagen von ihm wurde vor ihrem Haus in L.A. gesehen. Die Bilder hat die Promi-News-Seite X17 exklusiv veröffentlicht und auch Fotos davon, wie er hinfährt. Er saß also wirklich drin und hat angeblich aufgeregt ausgesehen, als er ihr Haus betreten hat. 2 Stunden später kam er dann wieder raus, aber was da drin gelaufen ist, weiß natürlich niemand. Auf 1live.de. Every second is a lifetime and every minute more brings you closer to God and you see nothing but the red lights. You let your body burn like never before. And it feels better than love. Yeah, it feels better than love. Every second is a lifetime. And every minute more brings you closer to God. And you see nothing but the red lights. You let your body. A second in the sunshine, a decade in the dark, taking part in a dream. Have you forgotten what she looks like? Or do you only see what you wanna believe? Does it to Live. Moin, moin, was geht? Alles klar bei dir? Wie spät? Gleich 9. Okay, will mal eben los. Frühstück holen gehen. Schalt den Walkman an, zieh die Haustür ran. Lauf die Straße entlang bis zum Kaufmannsladen. Denn da gibt's die allerbesten Brötchen weit und breit. Kann am Tresen kurz mal lesen, was die Zeitung schreibt. Irgendwas von einem Großangriff und zählige Bomben auf kleine Stadt. Viele Menschen ums Leben bekommen die Merkung gleich gemacht in nur einer Nacht. Ich zahle und verlasse den Bäcker, hören auf den Nachrichtensprecher. Lage wieder mal dramatisch verschlechtert, heute fantastisches Wetter. Plötzlich gibt's einen Knall, tausend Scherben überall. Die Nachbarskatze hat zerwischt bei einem Verkehrsunfall. Der Anblick kann einem echt die Laune verderben. Was fällt diesem Mistvieh ein, hier genau vor meinen Augen zu sterben? Absolute Wahnsinnsshow. Im Fernsehen und im Radio. Vom Hungertod nach Schätzung in der UNICEF. Wer nicht grad gesundes Obst wechseln in der Mooninex. Sehe ein Kind, in dessen traurigen Augen eine Fliege sitzt. Weiß, dass das echt grausam ist, doch scheiße, Mann, ich fühle nix. Was ist denn bloß los mit mir? Verdammt, wie ist das möglich? Vielleicht hab ich schon zu oft gesehen, man sieht's ja beinahe täglich. Doch warum kann mich mittlerweile nicht mal das mehr erschrecken? Wenn irgendwo Menschen an dreckigem Wasser verrecken. Dumpfe Gefühl, diese Leere im Kopf, sowas kann uns nie passieren. Und was wäre, wenn doch, um mich zerreißen die Fragen. Ich kann den Scheiß nicht ertragen, die haben denn nichts mehr zu fressen und ich hab Steine im Magen. Absolute Wahnsinnsshow, im Fernsehen und im Radio. Die Sonne lacht so schadenfroh, an Tagen wie diesen. Niemand, der mir sagt, wieso. Was hat er gerade gesagt? An so einem normalen Samstag passiert auf bestialische Art ein ganz brutaler Anschlag, bei dem 6 Leute starben. Die Verletzten schreien Namen. Diese entsetzlichen Taten lassen mich jetzt nicht mehr schlafen. Und ich seh's noch genau, das Bild im TV. Ein junger Mann steht dort im Staub, fleht um Kind und Frau. Jetzt frag ich mich, wie ist es wohl, wenn man sein Kind verliert, noch bevor es seinen ersten Geburtstag hat. Doch das übersteigt meine Frust und Kraft. Vielleicht waren die Attentäter voller Hass für den Gegner. Vielleicht gab es Liebe für Familie und sie waren so sogar selber Väter. Manchmal, wenn ich Nachrichten sehe, passiert mit mir etwas Seltsames. Denn auch wir sind Eltern jetzt. Und mein Kind in diese Welt gesetzt. Dann kommt es vor, dass ich Angst habe vor Krieg. Dass uns etwas geschieht. Dass man den verliert, den man liebt. Dass es das wirklich gibt. Mitten in der Nacht werde ich wach und bin schweißgebadet. Schleich ins Bett meiner Tochter und hör, wie sie ganz leise atmet. Absolute Wahnsinnsshow. Im Fernsehen und im Radio. Die Sonne lacht so schadenfroh. An Tagen sagt wieso, beim Frühstück oder Abendbrot. Die Fragen wurden so gnadenlos, an Tagen wie diesen. Was für eine Wahnsinnsshow, im Fernsehen und im Radio. Die Sonne lacht dabei so schadenfroh. Ich werd die Bilder nicht mehr los, beim Frühstück. Mensch. Da hat sich jemand was gedacht. 1 Live ist hier mit Freddy und dem Sassenrot. Und da hat sich jemand was gedacht, fettes Brot einzuplanen. Weil es geht um den, wie sagt man es am besten, um den Mount Fatteress in London. Ja, in London, da gibt es jetzt einen neuen Berg, kann man eigentlich sagen. Aber der Berg ist nicht über der Erde, sondern darunter. In der Kanalisation gibt es da jetzt einen 15 Tonnen schweren Fettberg. Leute, dieser Fettberg, der besteht aus Essensresten und allen möglichen ekligen Kram. Klopapier und so ist auch noch mit dabei. Der Berg ist so groß wie ein ganzer Schulbus. Und jetzt, wo er da festhängt und die ganze Welt drüber redet, sind wir sehr froh, dass der Fettberg exklusiv für 1 Live aus seiner Situation heraus sein Emotionalstes nach außen kehrt und für uns ganz exklusiv twittert. Ihr könnt das live verfolgen online, einfach bei Twitter 1 Live Fettberg folgen. Das schleunigst schnell machen, weil ich glaube, gerade in dieser Sekunde kommt der erste Tweet rein.

Imhof. Wir zählen die Vereine runter bis zum Start der Fußball-Bundesliga am Freitag. Heute Schalke, wer ist morgen dran? Morgen kommt Borussia Dortmund und es gibt nicht nur den Check, wie fit ist Borussia Dortmund vor dem Ligastart, sondern wir haben auch wieder ein Quiz mit einem Quizmaster von Borussia Dortmund. Das ist morgen Neven Subotic, ein großer Fan von uns beiden. Die zwei, die sind einfach meine persönlichen Superstars, die leben in ihrer eigenen Welt und ich finde das total cool. Bis morgen früh. 1 Live mit Olli Briesch und Sim Imhof. Täglich von 5 bis 10. 1 Live Stauschau. Um 3:30 mit allem ab 2 Kilometer länger. A1 Dortmund Richtung Köln zwischen Burscheid und Kreuz Leverkusen. 8 Kilometer Stau nach einem LKW-Unfall, da ist nur eine Spur frei. A2 Dortmund Richtung Hannover zwischen Feldheim und Bad Eisen. 6 Kilometer Stau nach einem Unfall, in beiden Fahrtrichtungen sind 2 Spuren gesperrt. A3 Köln Richtung Arnheim zwischen Kreuz Oberhausen West und Dienstlaken Nord, 8 Kilometer stockend. A4 Köln Richtung Aachen zwischen Bühr und Düren, 10 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Die Sperrung der Autobahn wurde aber gerade wieder aufgehoben, allerdings ist nur eine Spur frei. A33 Bielefeld Richtung Brilon. Zwischen Paderborn-Sennelager und Paderborn-Schloss Neuhaus Baustelle 2 Kilometer stockend. Auf der A40 Duisburg Richtung Essen ist im Kreuz Duisburg die Verbindung zur A59 Richtung Dienstlaken wegen Bergungsarbeiten gesperrt, wahrscheinlich noch eine Stunde. Am besten fahrt ihr ab dem Kreuz Moers über die A57. A43 Münster Richtung Recklinghausen. Zwischen Mahl-Sinsen und Recklinghausen-Herten hat es einen Unfall gegeben, 3 Kilometer Stau. Und A61 Mönchengladbach Richtung Koblenz. Zwischen Rheinbach und Kreuz Meckenheim nach einem Unfall, 3 Kilometer Stau. 1 Live. Mit Freddy und dem Sassenrot. Zusammen, ein Fettberg so groß wie ein Schulbus hängt momentan in der Londoner Kanalisation fest. Da verstopft er gerade alles. Und bei uns in der Sendung ist er auch präsent. Er twittert exklusiv über seine Situation. Könnt ihr verfolgen über 1LiveFettberg. So heißt er bei Twitter. Und ich finde das sehr, sehr schön, dass ihm auch jetzt der Betriebsleiter der Dortmunder Abwasserbetriebe folgt auf Twitter. Weißt du, das ist doch schön. Das ist länderübergreifend alles, was so mit Kanalisation zu tun hat. Ja, ist doch klar, dass der Mann das macht. Er will den Feind im Blick haben.

Und da war ich im Trainingslager mit der Nationalmannschaft der Leichtathleten. Und dann gab es irgendwann eine Zusammenkunft. Und dann hat der Kol einen Vortrag gehalten und hat gesagt, also pass auf, der Dunicke, der kann heute mit seinen Möglichkeiten so und so lange die Einnahme von Anabolika rückverfolgen. Das heißt, ihr müsst, wenn der Wettkampf dann und dann ist, dann müsst ihr schauen, dass er 6 Wochen vorher absetzt, damit er nicht aufhält. Das heißt, es sah so aus, dass ihm jetzt direkt keiner gesagt hat, Mensch, fang doch an zu dopen, aber jeder hat ihnen gesagt, was sie machen können, um zu dopen und wie man es am besten vertuscht. Sie müssen doch keinem Athleten sagen, dass er sich auf die Suche begeben soll, Sieger zu werden, schneller zu werden, höher zu springen. Und da sage ich mal, geht es ja so weit, kostet es, was es wolle. So, und wenn sie 72, ich habe 72 bei den Spielen in München teilgenommen, natürlich wäre es eine Katastrophe gewesen, ja, wenn die anderen die Medaillen abgeräumt hätten und die Deutschen keine gewonnen hätten. Nach all dem, was Sie jetzt so erzählt haben, damals wurde gedopt, heute sind die Leute noch schneller, dann kann man davon ausgehen, dass der Profisport heute auch noch von Doping durchdrungen ist, oder? Ja, natürlich, natürlich. Und vor allem ist so, wissen Sie, ich habe im Sportstudio damals schon gesagt, solange ihr mir nicht garantieren könnt, dass die 7 neben mir im Startblock clean sind, braucht ihr euch bei mir gar nicht zu melden. Sportler und Politiker fordern momentan weitere Aufarbeitung der Dopingvorwürfe in der Bundesrepublik. Manfred Ommer war in den 70er Jahren einer von wahrscheinlich vielen Sportlern in der Bundesrepublik, die gedopt haben. 1 live. If love was a word, I don't understand. The simplest sound, 4 letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better. It gets better. Are you loving the pain? Loving the pain. And with every day, every day, I try to move on. Whatever it was, whatever it was, there's nothing now. You changed, new age. I'm walking away from everything I need a room with new colors. When I didn't mind living the life of others. A word I don't understand. The simplest sound, 4 letters. Are you loving the pain? Yeah. Live ist hier für euch um 3:45 und wir machen kurz einen Fingertrommelwirbel auf den Tisch für Calvin Harris. Ja. Der geile Kerl. Du musst doch aufhören mit den Fingertrommelwirbeln. Ja, ich höre schon auf, tut doch schon ein bisschen weh. Kannst du aufhören, am Mikro rumzuzerren? Warum? Du bist kein Popstar wie Calvin Harris. Calvin, hör auf! Calvin Harris. Jetzt mache ich's erst recht. Freddy, hör auf! Okay. Calvin Harris kann sich das erlauben, weil Calvin Harris ist ein Star, für den läuft's ganz gut. Nicht nur, dass er mehr verdient hat im letzten Jahr als die ganzen Frauen, die für ihn gesungen haben, wie zum Beispiel Rihanna oder Ellie Goulding. Der hat jetzt auch einen neuen Rekord aufgestellt, nämlich 9 Singles aus seinem aktuellen Album waren Top 10 in England. Und damit hat er den Rekord gebrochen von Michael Jackson. Der hatte nämlich ein Album mit insgesamt 7 Top 10 Hits. Mm. Ja, aber jetzt hat eben Calvin Harris den Rekord. Weil 9 ist besser als 7. Unter anderem verdankt er diesem Rekord Sweet Nothing, war auch Platz 1 in England zusammen mit Florence Welch. Johannes, nur für dich. Freddy und dem Sassenrot. So much things we've been waiting for. Obstacles come around, what they're waiting for. You and I together, there's no breaking. Cause we overjoyed when I hold you in my arms. I'm so captivated, so fascinated by your charms. And no one can break it, and Georgia will take us to the stars. And even when it's cold outside, I'll be there to keep you warm. Hey baby girl, you know that I love you. I can't feel the chemistry when I hug you. You know I'll never put another girl above you. And I know I'll never find another love like you. Woo. And if I'm gone for a minute or few, nobody think me I gon' leave you out in the dew. I never leave you lonely, girl, I never make you blue. You know I love to hold you in my arms. I'm so captivated, so fascinated by your charms. And no one can break it, and Georgia will take us to the stars. And even when it's cold outside, I'll be there to keep you warm. Remembering those days where we had the undercover time. We couldn't make a link, we couldn't say to you another time. Back in the days when I wish you were mine. And I would have been in custody if loving was a crime. And we persevere and now we push it into overtime. Songs and secret letters add up more than 2,000 lines. Ring on your finger, now look how it has shine. I'm glad to say, when I hold you in my arms, I'm so captivated, so fascinated by your charms. Georgia will take us to the stars. And even when it's cold outside, I'll be there to keep you warm. You're beautiful and skin soft like a cotton. For you a fighter, war I would have fight any battle. I love for charity we done, but that not go happen. And this love won't be forgotten. We live the life, the love, I love the life where we live. And what's interesting about us, we learn to forgive. So much things we've been waiting for. Obstacles come around, what they're waiting for. You and I together, there's no breaking. Cause we overjoyed when I hold you in my arms. I'm so captivated, so fascinated by your charms. And no one can break it, and Georgia will take us to the stars. And even when it's cold outside, I'll be there to keep you warm. Weil du verzeihen kannst und bist, wie du bist. Weil du vermisst und weil du fehlst. Weil du zuhörst und erzählst. Weil dein Herz laut schlägt und die Welt sich immer weiter dreht. Weil du fällst und immer wieder aufstehst, merkst du, dass es dich gibt. Weil du gegeben hast und genommen, weil purer Hass auf Dauer traurig macht und das Leben viel mehr zu bieten hat. Lass die Liebe regieren hier in 1 Live. Gleich geht's bei uns um einen Mann, der hat eher so das Motto, lass die Lust regieren. Ja, Berlusconi quasi. Seit letzter Woche verurteilt und da gibt's noch ein paar Spätfolgen für Italien und für Europa. Was Kollege Tobi Schlegel gleich kommentiert um kurz nach 4 hier in 1 Live. Und bis zu den Infos noch Nelly, Ride With Me. She could be 18, 18 with an attitude of 19, kinda snotty, acting real rude. But as long as you a diggy, diggy, dick, girl, you know that it's on, you know that it's on. I peep something coming towards me up the dance floor, sexy and real, hey. Saying she been peeping and I dig the last video, somewhere Nelly, we could go. How could I tell her no? Measurements was 36, 25, 34, yelling. I like the way you brush your hair, and I like those stylish clothes you wear. I like the way the light hit the ice and glare, and I can see you moving way over there. Without no vouchers or no boosters, bringing nothing back. You should feel the impact. Shopping with plastic. When the sky's the limit and them haters can't get past that. Watch me as I gas that. 4.6 rain. Once the candy paint change. Every time I switch lanes, it feels strange now. Making a living on my brain instead of cane now. I got the title from my mama, put the whip in my own name now. Damn, put the change now. Running credit checks with no shame now. I feel the fame, come on. I can't complain no more. I'm the main now, in and out my own town. I'm getting pages out of New Jersey from Courtney B. Telling me about a party up in NYC. And can I make it? Damn right, I'll be on the next flight. Pancake, first class, sitting next to Vanna White, come on. If you wanna go and take a ride. How many people straight out of the flow? Most said that I was a failure. But now the same motherfuckers asking me to do. And I'm yelling, I can't help ya. Yo, Nelly, can we get tickets to the next show? Hell no. For real? Hey, yo. Now that I'm a fly guy, and I fly high. Wanna know why? What? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no stud. Shh. Wishing you was popping like we drug dealers, sipping Chrissy Bud Mackin. Honey in the club, me in the Benz, Icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the diss. And if Shorty wanna rock, we rockin' the diss. And if Shorty wanna pop, we poppin' the crisp. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. Wanna fly when I walk, pay attention, see the ice and the gliss. Stir, know they diss, honeys look, know they wish. Come on, boo, give me a kiss, come on. If you wanna go and take a ride with me, we dream. Live. Sektorwetter.